Servus, hier ist der Oboman aus der Campingabteilung vom Umwomukum Podcast. Wollte dir einen Audiokommentar schicken zu deinem Tweet in Twitter. Da gibt es so einen Durchhänger, so weiß nicht, ob überhaupt noch Podcast weitermachen soll oder nicht. Und bin gerade nicht motiviert, kam jetzt auch ja schon eine Zeit lang von dir keine Folge mehr. Daraufhin haben sich einige gemeldet, ich auch. Die geschrieben haben, komm, mach weiter, ist toll und hoffentlich hat dir das auch offensichtlich ein bisschen Aufwind gegeben. Ich kenne das Problem ganz genauso mit meinen Podcasts. Ich habe immer wieder mal Zweifel, Durchhänger, weiß nicht, was ich jetzt für ein Thema bearbeiten soll. Vor allem aber auch, hört da überhaupt jemand zu? Natürlich, man bekommt Kommentare, vereinzelte. Das sind natürlich im Vergleich zu der gesamten Hörerschaft immer nur ganz, ganz wenige. Egal wie viele Hörer man hat, hat man 40, 80, 200, 1000, 5000, keine Ahnung, ist vollkommen egal. Es meldet sich hier mal einer, meldet sich da mal einer. Aber es ist ganz schwierig zu verstehen und es ist wohl doch so, dass da einfach ganz viele sind, die begeistert zuhören, aber die sich trotzdem nicht melden. Das ist das täglich Brot eines Radiomoderators zum Beispiel, würde ich auch sagen. Der sieht und hört sein Publikum auch nicht. Das macht es so schwierig, alleine da am Mikrofon zu sitzen und reinzuquatschen. Aber ich habe auch immer wieder festgestellt, gelegentlich trifft man dann wieder jemand und der sagt, ich höre schon von Anfang an deinen Podcast. Und ich denke, wow, Wahnsinn, echt wusste ich nicht. Ja, woher auch? Also man braucht da so ein bisschen Glauben dran, dass da echt Leute sind, die das wirklich hören wollen. Dein Podcast ist schön, dein Podcast ist interessant. Es geht um Camping. Ich vermute, dass da eine ganze Menge zuhören. Und ja, was soll ich sagen? Schau mal, wenn du wieder Lust hast, das ist allerdings ganz wichtig, zwingen sollte man sich nicht dazu, dann einfach noch ein bisschen warten. Und dann irgendwann hat man doch wieder Bock. Also ich hoffe, du hast weiter Spaß am Podcasten und ich hoffe, dass dieser Audiokommentar nicht zu lange war. Also viel Spaß hoffentlich weiterhin beim Campen sowieso und beim Podcasten. Der Oboman.